Gespräch 2. So, Saskia, jetzt hole ich mal mein Telefon. Das ist doch gar kein Telefon. Ja, stimmt, du hast recht. Aber früher, da gab es Telefone, die hatten vorne so einen Trichter, wie meins hier. Und dann hielt man sich genau so einen Trichter ans Ohr. Wenn du willst, darfst du mal hören. Nee, will ich nicht. Okay, dann hör ich eben. Was hörst du denn? Also, ich höre mir mal an, wie dein Herz schlägt. Bum, bum, bum, bum. Und dann will ich mal hören, ob du auch richtig tief ein- und ausatmen kannst. Das glaub ich nämlich nicht, dass du das schaffst. Das schaffe ich aber.